Wir fahren fort von letzter Woche. And we saw King Saul. Und wir erinnern uns an den König Saul. And David. Und David. And the women were singing about David, how he had killed his ten thousands and Saul his thousands. Und die sangen über den David, der Zehntausende getötet hat und Saul nur Tausende. In verse 8 of 1 Samuel 18. Und im 1. Samuel 18, Vers 8 steht das. Then Saul became very angry. Und Saulus wurde sehr zornig. For this saying displeased him. Denn diese Aussage missfiel ihm sehr. And he said, und er sagte, they have ascribed to David ten thousands, but to me they have only ascribed thousands. Und er sagte, dem David haben sie Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausende gegeben. And now what more can he have but the kingdom? Und was fehlt ihm nun noch als das Königtum? Little baby has to have his marbles. Ja, ja, die kleinen Kinder müssen ihre Murmeln haben. Right? Saul looked at David with suspicion from that day on. Und von diesem Tag an sah Saulus neidisch auf den David. This is where it all starts, right there. Und genau dort beginnt es. I looked up the word suspicion in the Noah Webster's dictionary. Und ich suchte das Wort neidisch im neuen Webster's Dictionary. And what's the word in German? Neidisch? Neidisch, ja. And is that the word suspicion? Missgunst vielleicht. Argwohn. Argwohn. Suspicion. The Hebrew says he eyed him. Im Hebräischen ist es, er hat ein Auge auf ihn geworfen. He eyed him. Er hat ihn beäugt. That means he was watching him. Das heißt, er hat ihn beobachtet. Very suspiciously. Mit Argwohn. And suspicion means to mistrust. Und argwöhnisch sein heißt jemanden zu misstrauen. To imagine evil without proof. Und sich Böses vorstellen ohne Beweis. To imagine guilt. Schuld vorstellen. I wonder how much of this goes on in the church. Und ich frage mich, wie viel von dem vorgeht. Saul looked at David with suspicion. Und Saul hat den David mit Argwohn angeschaut. He was imagining evil. Und er hat sich das Böse vorgestellt. And what's the result of that? Und was ist das Resultat davon? Verse 10. In Vers 10. But before I read that. Und bevor ich das lese. You know, some people live with this principle. Manche Leute leben mit diesem Prinzip. You are guilty until proven innocent. Du bist schuldig, bis nicht das Gegenteil bewiesen wird. When it should be, you are innocent until proven guilty. Und doch sollte es verkehrt herum sein, du bist unschuldig, bis nicht die Schuld bewiesen wird. Now what happens verse 10? Was passiert in Vers 10? Now it came about on the next day that an evil spirit from God came mightily upon Saul. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. You want to think evil? Wenn du böse denken willst, be careful, Matthew 7:2. Sei vorsichtig in Matthäus 7:2. With what measure you measure, you will be measured. Mit dem Maß, mit dem du gemessen wirst, wirst du gemessen werden. And this evil spirit came from God. Und dieser böse Geist kam von Gott. Luke chapter 22 verse 31. Im Lukas 22:21. God gave Satan permission. Gott hat Satan Erlaubnis gegeben. To sift Peter. Eben Petrus zu testen. Yeah. He gave him permission. Er hat ihm Erlaubnis gegeben. And there's all kinds of evil spirits before the throne of God that would just love to go down and do evil. Und es gibt genug böse Geister, die vor dem Thron Gottes sind und gerne Böses tun wollten. In Job chapter 1 it says the sons of God, that Satan comes before God. Dass Satan vor Gott kommt. And he is talking about Job. Und er spricht mit ihm über den Hiob. Did you see Job down there? Hast du Hiob gesehen? Oh, he praises you because you pay him. Er preist dich, weil du ihn bezahlst. You pay him real good. Du zahlst ihn ja sehr gut. That's the only reason he worships you. Und das ist der einzige Grund, warum dich anbetet. You let me touch him and you'll see him. He'll curse you. Lass mich ihn anrühren und du wirst sehen, wird dich verfluchen. And this is the devil's attitude. Und das ist die Einstellung des Teufels. Revelation chapter 12. In Offenbarung Kapitel 12. Verse 10, he's bringing accusation against the brethren day and night. In Vers 10, bringt Anklage vor gegen die Heiligen Tag und Nacht. Do you see the guy down there in your church, Lord? Hast du diesen Menschen gesehen in der Gemeinde? Do you see that worker down there? Hast du diesen Arbeiter gesehen? Come on, they think like I think. Die denken genauso wie ich denke. You know their thoughts. Du kennst ihre Gedanken. Look at their thoughts. Schau dir ihre Gedanken an. They have an. Suspicion. Sie haben Argwohn. They imagine evil against one another. Und sie stellen einander Böses vor. They don't think like you. Die denken nicht wie du. They think like me. Die denken so wie ich denke. And if they think like me, und wenn sie so denken wie ich, maybe I should have access to them for a season. Sollte ich nicht Zugang haben zu ihnen eine Zeit lang? And the Lord might say, und der Herr mag sagen, that's not a bad idea. Das ist keine schlechte Idee. I'll measure them. Ich werde sie messen, with how they measure. So wie sie selbst messen. They think evil. Sie denken böse. They are suspicious of one another. Sie sind einander argwöhnisch. They don't believe the best. Sie glauben nicht das Beste. I'll give permission to an evil spirit. Dann gebe ich Erlaubnis für einen bösen Geist. And the evil spirit from God came mightily on Saul. Und der böse Geist von Gott kam mächtig über and Saul. He raved. Und er geriet und right? In Raserei. The Hebrew word is prophesied. Und es heißt im Hebräischen, er prophezeite. Actually, it literally says he prophesied in the midst of the house. Und es steht hier, er prophezeite im Haus. And I checked this word up with a lot of scholars. Und ich habe dieses Wort mit einer Menge Schriftgelehrten geprüft. And the picture is that he is raving around. Und das Bild ist, dass er in Raserei gerät. Speaking forth God's word. Und er spricht Gottes Wort. Without God's spirit. Ohne Gottes Geist. In a rage. In einem Rasen. And he's angry. Und er ist wütend. He's jealous. Er ist eifersüchtig. And he's got the spear in his hand. Und er hat den Speer in seiner Hand. And David's over there in the other room playing the harp. Und der David spielt im anderen Zimmer die Harfe. And Saul's thinking. Und David, Saulus denkt. The Lord is my refuge. Der Herr ist meine Zuflucht. He's my refuge. Er ist meine Zuflucht. And he's my strength. Er ist meine Stärke. He will crush my enemies. Er wird meine Feinde zerdrücken. He will strengthen my hand. Und in meiner Hand wird er mir and geben. And he's going around in this rage. Und er geht herum und er rast. And he's speaking forth God's word. Und er spricht die Worte Gottes. Yes, he's my refuge. Meine Zuflucht. No one will come against me. Niemand wird mir gegenüber treten. He's the rock of my salvation. Meine Errettung ist er. And he's in this rage. Und er ist in dieser Wutanfall. He's overcome with another spirit. Und er wird überwunden von diesem anderen Geist. And then he does something he never imagined. Und dann tut er etwas, was er sich nie hätte vorstellen he können. Sees David, er sieht David, wie er die Harfe spielt. Und he throws the spear. Er wirft den Speer. It just misses him. Und gerade knapp an ihm vorbei. How many spears have we thrown this week? Wie viele Speere haben wir diese Woche gezielt abgeschossen? In our relationships. In unseren Beziehungen. How many spears? Wie viele scharfe Pfeile haben wir abgeschossen? From our words. Worte. It happens all the time. Und das passiert ständig. And we wonder. Und wir wundern uns. Why we struggle. Warum wir Mühe haben. We wonder about our relationships. Wir wundern oder fragen uns über unsere Beziehungen. Relationship and spirituality are synonymous. Beziehung und Geistlichkeit, das ist ein Synonym. Right? With what measure I measure, mit dem Maß, mit dem ich messe, I will be measured. Werde ich auch selbst gemessen werden. That's why Proverbs 11:17. Deshalb steht auch im Sprüchen 11:17. Says the merciful man does well to himself. Der Barmherzige tut sich selbst wohl. It's good for him. Das ist gut für ihn. Es tut ihm wohl. He will be measured mercy. Denn ihm wird auch Barmherzigkeit zuteil werden. Have you ever seen yourself and you don't even recognize yourself? Hast du dich selbst mal gesehen und beobachtet und erkennst dich gar nicht selbst? Have you ever just lost your temper, lost your mind? Du hast vielleicht deine Fassung verloren. And if you were to look in the mirror, you would say, oh. I am so ashamed of myself. Und wenn du dich im Spiegel schauen würdest, würdest du sagen, ich erkenne mich this nicht. This is not me. Das bin nicht ich. I don't know who this is. Ich weiß nicht, wer das ist. Well, one scholar said this. Ein Schriftgelehrter sagte das. If you don't fill with God, wenn du nicht mit Gott gefüllt bist, the devil will fill you. Dann wird der Teufel dich füllen. And for the Christian, that's a very real thing. Und für den Christen ist das eine wahrhaftige Sache. Because the people in the world, denn die Leute in der Welt, Ephesians chapter 2, in Epheser 2, for the God of this world, denn der Gott dieser Welt, has blinded the minds, hat den Verstand geblendet. You see, Ephesians 2:1. You were dead in your trespasses and sins. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. You walked according to the prince of the power of this of the air. Und ihr seid gewandelt gemäß des Prinzen der Luft der Welt. That spirit dieser Geist, that works in the children of disobedience. Der arbeitet in den Kindern des Ungehorsams. The devil's not worried about the unsaved. Der Teufel ist nicht bekümmert über die Ungeretteten. They're just money in his bank. Das ist Geld auf seiner Bank. Doesn't care about them. Das ist ihm hat keinen Sinn. But he targets the believer. Aber er zielt ab auf den Gläubigen. And if I'm not filled with God, he will fill me. Und wenn ich nicht mit Gott gefüllt bin, wird er mich füllen. And he will fill me to the measure that I think like he thinks. Und er wird mich füllen in dem Maß, wie ich mit ihm denke. That's why Proverbs 7:23. Deshalb steht in Sprüche 7:23. As a man thinks in his heart, so is he. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. And it's a chastisement also from the Lord. Und das ist auch in gleicher Weise eine Züchtigung vom Herrn. You want to dishonor me with your thoughts? Wenn du mich mit deinen Gedanken entehren willst oder verunehren willst, then I will allow a spirit to energize you out of control. Dann werde ich einem Geist erlauben, dich zu bestärken außer Kontrolle. And I'll show you where those thoughts come from. Und ich zeige dir, wo diese Gedanken herkommen. Because they're not my thoughts. Weil es sind nicht meine Gedanken. And I am absolutely sure. Und ich bin ganz überzeugt. That we completely underestimate. Dass wir völlig unterschätzen. How often? Wie oft? We are of another spirit. Wir eines anderen Geistes sind. Let's turn to Luke chapter 9. Nach Lukas 9. Of another spirit. Bezüglich des anderen Geistes. Verse 51, Luke chapter 9. Lukas 9, Vers 51. When the days were approaching for his ascension, he determined to go to Jerusalem. Als die Tage kamen von seiner Himmelfahrt, ging er nach Jerusalem. And he sent messengers on ahead of him. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her. And they went and entered a village of the Samaritans to make arrangements for him. Und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Excuse me. Klopfen an und sagen, Entschuldige. We are here to make accommodations for our Lord. Wir wollen hier Unterkunft für unseren Herrn bereiten. He's not far from here. Er ist nicht weit weg. He's coming soon. Und er kommt bald. This is a joyful day for your city. Das ist ein freudiger Tag für eure Stadt. We're going to need all kinds of things, you understand. Ihr versteht, wir brauchen alles Mögliche. Fish and bread and there's a whole entourage following him. Und ein ganzes Gefolge kommt ihm nach. Well, at least our disciples. Zumindest unsere so, Jünger. Where can we start? Also, wo dürfen wir einkehren? You can start down the road, pal. Ja, du kannst beim nächsten Haus anklopfen. And just keep walking. Und du kannst gleich aus der Stadt rausgehen. What are you talking about? Worüber sprichst you du? Just keep walking. Du geh durch die Stadt durch. We're not interested in some miracle worker from Nazareth, so just keep walking. Wir sind nicht interessiert an einem Wundermacher aus Nazareth, also geh bitte wieder weiter. Vers 53. But they did not receive him. Und sie haben ihn nicht angenommen. Because he was traveling toward Jerusalem. Weil er sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet hatte. And when his disciples James and John saw this, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, in my version it says, man, were they ticked off. Dann sagt es in meiner Version, waren sie sehr böse. That's my personal version. Das ist meine persönliche Übersetzung. Man, were they ticked off. Die waren völlig aus dem Häuschen. Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und es sie verzehrt? They're looking at this, you know? Sie schauen sich das an. Andrew, what did they say? Was haben die gesagt? They said we can take a hike. Wir sollen abhauen. That ticks me right off. Das macht mich verrückt. Who do these people think they are? Was glauben diese Menschen? Do they even know who this is? Wissen sie überhaupt, wer da kommt? Ungrateful, unthankful pagans. Undankbare, undankbares Geschlecht. Samaritans. Samariter, sagte ich ja. Figures they'd be Samaritans. Ich habe mir gedacht, dass das Samariter sind. Well, we'll just see. Na, wir werden ja sehen. Lord, come on down here. Herr, komm hierher. These people have rejected you. Diese Leute haben dich abgelehnt. I've got the solution. Ich habe eine Lösung. And it's biblical. Und das ist biblisch. You remember when Elijah called down fire from heaven? Erinnerst du dich, als Elia Feuer vom Himmel rief? Well, James and I, also Jakob und ich, we're ready. Wir sind bereit. Give us the word, man. Sag, gib uns das Wort und we wir sagen consume es. Them. Wir werden sie vernichten. Boom, boom, boom, boom, boom. Wir werden house after house. Das ganze boom. Stadt boom, im Feuer boom, auslöschen. Boom. Just consume them. Wir werden sie auslöschen. Just give us the word. Vernichten, sag nur ein Wort. And he does. He gives them the word. Und er sagt ihnen ein Wort. He turned and rebuked them. Er wandte sich aber um und schalt sie. And then they went, und okay. Dann kriegen sie einen trockenen Mund. And he said, you do not know what kind of spirit you are of. Und er sagt ihnen, sie wissen nicht, welches Geistes sie sind. Wow. They reacted. Sie haben reagiert. Reaction. Eine Reaktion. 1 Corinthians 13. Im 1. Korinther 13. Love. Liebe. Suffers long. Hält lange aus. Human, my human disposition reacts. Meine menschliche Disposition reagiert. Love. Liebe. Love suffers long. Hält lang aus. Anyone who is consumed with God's love, jeder, der mit Gottes Liebe vereinnahmt ist, through his personal purpose for my life, durch seinen persönlichen Ziel in meinem Leben, can suffer long. Der kann lange ausharren. We'll get into that in a minute. Und da kommen wir gleich hin. You do not know what kind of spirit you are of. Ihr wisst nicht, welches Geistes ihr seid. For the Son of Man did not come to destroy. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um zu zerstören. Men's lives. Das Leben der Menschen. That word destroy means to ruin. Und das heißt zu zerstören, kaputt zu machen. Yeah, it doesn't mean to what's the word? And destroy the existence of. Das heißt nicht die Existenz zerstören. It just means to destroy the well-being of. Sondern das heißt nur das Wohlergehen eines Menschen kaputt ruin zu machen. Something. Etwas kaputt machen. It's ruined. Es ist you're, zerstört. You ruined the tape. Du hast das die Kassette kaputt gemacht. You left it in the sun. Du hast sie in der Sonne liegen now, lassen. What can I do with it? Was kann ich nur mit dieser Kassette you noch ruined tun? My suit. You look what you did. Du hast meinen besten Anzug geschmutzt. Preiselbeer. Preiselbeermarmelade. On a green suit. Auf meinem grünen Anzug. It's ruined. Das ist, kann ich wegwerfen. It's ruined. Das ist kaputt. I mean, I can still wear it to the circus or something. Ich kann es vielleicht noch im Zirkus anziehen. I can wear it to paint my house. Ich kann es vielleicht noch anziehen, um Arbeiten im Haus zu verrichten. In a 200 Euro suit. In einem 200 Jahre alten Anzug. No, 200 Euro. Oh. I'm sorry. In einem 200-Euro-Anzug. It's a little expensive, though. It's ruined. Das ist etwas teuer für einen Anzug, den man kaputt macht. Look what you did to my hair. You ruined it. Mein Haar. Du hast mein Haar verschnitten. You cut it too short. Du hast es zu kurz gemacht. It's ruined forever. Es ist für immer kaputt gemacht. You know, when you're a little boy, you say things. Wenn you ruined my hair, wenn Dad. Du als kleiner Junge zum Friseur gehst, sagst du dann den Friseur, schimpfst du. My father was cutting my hair when I was a little boy. Mein Vater hat meine Haare geschnitten, als ich ein kleiner Junge war. Cutting more and more and more. Und er hat geschnitten und geschnitten und geschnitten. Pretty soon there was just nothing on my head. Und sehr bald war nur noch Stoppeln an der Haupt. Unbelievable. Okay, so we have two words here. Also haben wir zwei Worte da. Destroy. Wir haben verderben. And to save. Und retten. Two attitudes. Zwei Adverben. Jesus did not come to destroy people. Jesus kam nicht, um zu verderben. Out of personal insecurity. Aus persönlicher Unsicherheit. He came to save them, er kam, um sie zu retten, because he was secure in God's plan. Weil er sicher war im Plan Gottes. And this is the foundation of our relationships. Und das ist die Grundlage unserer Beziehungen. It takes a lifelong of faith. Es bedarf eines Lebens voll Glauben, to adjust to this, um sich daran anzupassen this, und daran zu gewöhnen und wieder daran anzupassen and adjust to this. Und nochmals anzupassen. Isaiah 14, 27 in Jesaja 14, 27 is my life verse. Das ist ein Lebensvers für mich. What can neutralize the purpose of God? Was kann denn den Zweck Gottes neutralisieren? Nothing. Nichts. What can neutralize God's purpose for me? Was kann Gottes Zweck in meinem Leben neutralisieren? Except me walking away from it. Außer dass ich weggehe. In Hebrews 3:12. In Hebräer 3:12. Beware, brethren, lest any one of you through an evil, unbelieving heart. Habt acht, Brüder, dass nicht jemand durch ein böses, unglaubendes Herz depart from the living God. Sich abwendet von dem lebendigen Gott. I can walk away from it. Ich kann weggehen. But if I have faith toward that plan, aber wenn ich Glaube habe zu diesem Plan hin, nothing can stop it. Dann kann nichts es aufhalten. Nothing. Nichts. Any kind of resistance. Ein Widerstand kann nicht. Will only purify it. Wird mich nur reinigen. Will only bring it about. Wird es nur herbeibringen. You mean if I'm a leader? Wenn ich ein Führer bin. And I've got people following me. Und ich habe Leute, die mir nachfolgen. And one of them sells me, betrays me for 30 pieces of silver. Und jemand betrügt mich für 30 Silberstücke. To the government? An die Regierung. And they crucify me? Und dann kreuzigen sie mich auch. You're trying to tell me that that would even work to the good? Und du versuchst mir klarzumachen, dass das zum Guten wirken kann? Yeah, that would work to the good. Ja, das kann zum Guten wirken. Nothing can stop God's purpose. Nichts kann den Zweck Gottes aufhalten. Nothing. Nichts. The one who walks by faith. Demjenigen, der im Glauben geht. Tribulation will only work patience. Drangsal wird Geduld bezwecken. That means I have no choice but to trust God in prayer. Ich habe keine andere Wahl, als Gott im Gebet zu vertrauen. Difficulties. Schwierigkeiten. Things I can't get by. Dinge, an denen ich nicht ausweichen kann. Obstacles. Widerstand. I'm supposed to rejoice in them. Ich sollte mich doch dran freuen. Because I have no choice but to trust God in prayer. Und da ich keine Wahl habe, außer Gott zu vertrauen im Gebet. Wow, Lord, I'm overwhelmed. Sage ich, Herr, ich bin überwältigt. But you're not. Aber du bist nicht. I'm tired. Ich bin müde. But thank God you're not. Aber ich danke, dass du nicht bist. I'm totally confused. Ich bin verwirrt. But thank God you're not. Aber du bist es nicht. So, I trust you in prayer. Also vertraue ich dir im Gebet. Which way do I go? Wohin soll ich gehen? Show me. Zeig mir. From behind me. Von hinter mir. And say, this is the way, walk ye in it. Sage mir, das ist der Weg, in dem soll ich gehen. And then he does. Und dann tut er das. And then I've got experience. Und dann habe ich Erfahrung. And the only thing this life is about, und das Einzige, worum es sich in diesem Leben dreht, Philippians 3:10, ist Philipper 3:10. To know him. Ihn zu erkennen. It's not about this church. Es ist nicht diese Kirche. It's not about reaching this district. Es ist nicht diesen 10. Bezirk zu erreichen. It's not about reaching the city. Es ist nicht die Stadt zu erreichen. If we don't do it, the 144,000 Jews will do it as soon as we're gone. Wir es nicht tun, werden es die 144,000 Juden vollbringen. Yes, we want to do those things. Ja, wir wollen diese Dinge vollbringen. But I can imagine 40 years after we're dead. Aber ich kann mir vorstellen, 40 Jahre nachdem wir tot sind. 40 years after the last elder that's with me now is dead. 40 Jahre nachdem der letzte Älteste gestorben ist. I'm still alive, but they're dead. Ich bin noch. No, we're all dead. Wir sind alle schon unter der Erde. I'm 130 and they're all gone. Ich bin schon 130 und alle sind schon tot. We're all in heaven looking down. Und alle sind wir im Himmel und schauen nach unten. And some weird bunch of people get into power and they misuse everything we worked for. Und eine seltsame Gruppe von Menschen kommt an die Macht und zerstört alles, was wir gemacht haben. No more soul winning. Kein Seelengewinnen. No more body life. Kein Leib. No more preaching the words, liberal theology. Kein Predigen des Wortes, liberale Theologie. Just a social group. Eine soziale Versammlung. Everything we fought for, alles, wofür wir gekämpft haben. We're looking down from heaven and thinking, und wir schauen vom Himmel runter und denken uns, what do we do all that work for, Lord? Wozu, Herr? And he'll say, und er wird sagen, to get to know me, mich zu erkennen. And that's all that matters. Und das ist das Einzige, was mir bedurfte. Thanks. You can say that one more time. That's all that matters. Das ist alles, woran es mir lag. Okay, back to the message. What spirit am I of? Welches Geistes bin ich? If we turn to 1 Corinthians 13. Im 1. Korinther 13. If I'm secure, wenn ich sicher bin, in God's plan, im Plan Gottes, I have a different attitude. Habe ich dem Leben gegenüber eine andere Einstellung. Because things are not coming against me. Weil Dinge kommen nicht gegen mich. They're just challenges. Das sind Herausforderungen. They're opportunities to get to see God move. Das sind Gelegenheiten, denen ich Gott erkennen kann. Right? Like someone said, they're not interruptions. Das sind nicht Unterbrechungen. They're just opportunities. Das sind Gelegenheiten, Möglichkeiten. And if I'm looking at my life like this, und wenn ich mein Leben so betrachte, John Huss will go to the stake and burn. Johannes Huss geht, wird verbrannt am Scheiterhaufen. And the night before he goes, he puts his hand over a candle and he goes, ooh. Und an der Nacht bevor der Hinrichtung nimmt er seine Hand über die Kerzenlicht. And he says, Lord, I can't do this. Und er sagt, Herr, unmöglich. The next day he goes. Am nächsten Tag geht er. He kneels down next to the stake. Und er kniet neben dem Scheiterhaufen. And he prays out Psalm 32. Und er betet den Psalm 32. Lord, I trust you. Herr, ich vertraue dir. He goes to the stake. He's tied there. Er wird auf dem Scheiterhaufen festgebunden. And he's singing. Und er singt, as they start the fire, während sie das Feuer entfachen. And they say the smoke suddenly encompassed him. Und der Rauch hat ihn umwölkt. There was some moving around. Und es war ein Bewegen. And in the time it would take you to pray the Our Father two times. Und während der Zeit, die es braucht, das Vater Unser zu beten zweimal, he would be dead. Würde er tot sein. And that death. Und dieser Tod. Would motivate thousands and thousands and thousands of his followers. Würde Tausende seiner Nachfolger motivieren. The Moravian Church. Und die ganze Moravia-Gemeinde would würde go beginnen. Into all the world. Und würde die ganze Welt bevölkern. Opportunity or interruption? Ist das eine Unterbrechung oder eine Gelegenheit? Right? This is the question. Das ist die Frage. Now, 1 Corinthians 13, verse 4. 1. Korinther 13, Vers 4. If I'm secure. Wenn ich sicher bin, in God's loving and unfailing plan, in dem Plan Gottes, his loving, seinen liebenden, or let's put it like this, if I'm secure in God's love, wenn ich sicher bin in der Liebe Gottes, that is, das ist, in his unfailing purpose for my life, in seinem zunichte machenden Plan für mein Leben. Unfailing. Nicht zunichte machen. Unfailing. Nicht versagenden Plan. Yeah, thank you. Then these characteristics will be mine. Dann werden diese Eigenschaften mein sein. Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. And is kind. Und ist gütig. It's not jealous. Ist neidet nicht. Does not brag. Sie tut sich nicht auf. Is not arrogant. Sie bläht sich nicht auf. Does not act stupid or unbecomingly. Sie benimmt sich nicht unanständig. Does not seek its own. Sie sucht nicht das ihre. Is not easily provoked. Sie lässt sich nicht erbittern. Does not take into account a wrong suffered. Sie rechnet Böses nicht zu. Does not rejoice in unrighteousness. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. But rejoices in the truth. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. But the insecure person. Die unsichere Person. Now we're talking about spiritually insecure. Wir sprechen über geistlich unsichere Person. We're talking Person. About insecure with God. Das heißt, mit Gott unsicher zu sein. Does not hide the word in their heart. Die das Wort Gottes nicht im Herzen verstecken. Like King Saul. So wie der König Saul. Who, when God commanded him to destroy the Amalekites. Als Gott ihm gebot, die Amalekiter zu zerstören. He kept the best. Er hat das Beste bewahrt. And the best isn't the issue. Aber es geht nicht darum, das Beste zu It's bewahren. God's will. Es ist der Wille Gottes, der yes, wichtig but ist. The tithe is the best. Ja, aber der Zehnte ist doch das Beste. You know, du weißt doch. You can do what you want. Du kannst machen, was du willst. You can do what you want. Du kannst, es ist dir, bleibt dir über. Tithes and offerings to the Lord. Der Zehnte dem Herrn geben. Entering into his economy. In seine Wirtschaft eintreten. And watch him bless abundantly beyond measure. Und ihn beobachten, wie er segnet jenseits deiner Erwartung. But the natural mind. Aber der natürliche Verstand. Can't walk one step without getting threatened. Kann nicht einen Schritt nach vorne machen, ohne bedroht zu werden. Is that car gonna hit me? Wird dieses Auto mich umfahren? Is that person gonna betray me? Wird diese Person mich betrügen? think they're lying. Ich glaube, die lügen mich an. Did you see the way they looked at me? Ich glaube, die lügen mich an. Hast du gesehen, wie er mich angeschaut hat? So what? So what? So was? It all works to the good. Es arbeitet alles zum Guten. Even if there's a Judas, he works to the good. Selbst ein Judas wird zum Guten wirken. Even if there's a Korah, he works to the good. Auch ein Korah wird zum Guten wirken. Even if there's an Ahab and Jezebel, they work to the good. Eine Ahab und ein Jezebel, alle jene werden helfen. They just show darkness for what it is. Sie zeigen nur die Dunkelheit, als was es ist. Even if there's a Satan, he works to the good. Auch ein Satan, auch selbst er wird zum Guten wirken. Because he trains the saints. Denn er trainiert die Heiligen. Right? He's on a big, long, sovereign chain. Er ist auf einer langen, langen, souveränen Kette. Now watch this. Jetzt schau zu. A person who's insecure in God's love. Eine Person, die in der Liebe Gottes unsicher ist. In that unfailing plan. In diesem nicht zunichte machenden Plan. Is reactionary. Ist reaktionär. Number one. Is unkind. Ist lieblos. Is jealous. Ist eifersüchtig. Boastful. Where are you now? I'm in verse 4. Start again. Love suffers long. You see it? Well, die Liebe ist langmütig. We're going to do the opposite now. Das Gegenteil ist nicht langmütig. Right. Is reactionary. Er ist reaktionär. Number one. Reactionary. Ja, er ist. Number two, unkind. Er ist ungütig. Number three, jealous. Er ist eifersüchtig. Boastful. Er bläht sich auf. Arrogant. Er macht sich groß. He's rude. Er benimmt sich unanständig. Seeks his own. Er sucht das Seine. Easily provoked. Er ist immer erbittert. And always takes into account when someone does wrong to him. Und er rechnet das Böse immer zu. Or to her. Oder ihr. Does not rejoice. Er freut sich nicht in righteousness, an der Gerechtigkeit, but rejoices in falsehood. Sondern mehr an der Ungerechtigkeit. Bears very little. Er freut sich viel, nicht viel. Believes very little. Er glaubt wenig. Hopes very little. Und er hofft wenig. And endures very little. Und er duldet fast nichts. Why? Because warum? There's insecurity. Weil es eine Unsicherheit toward gibt God's plan for my life. Über den Plan Gottes für mein Leben. And all of us will be in a situation, und alle von uns kommen in Umstände, where it looks absolutely impossible, wo Dinge völlig unüberwindbar scheinen. I mean, David is anointed by Samuel King. David wird vom Samuel als König gesalbt. Suddenly he's playing the guitar in the palace. Und plötzlich steht er im Palast und spielt Gitarre. And he's anointed. Und ist als König gesalbt. And he's just thinking, wow, this is awesome. Und denkt sich, das ist unglaublich. What a life, man. Was für ein traumhaftes Leben. I can dig it. Wow. Das ist wunderbar. He's just playing. Und spielt die Gitarre. He's thinking, wow, my brother's working so hard and I'm in the king's palace playing my guitar. Und denkt, meine Brüder arbeiten so schwer am Feld und ich spiele meine Gitarre hier im Palast des Königs. And that one day he's just playing away thinking, man, is this the life? Und spielt die Gitarre im Palast des Königs und denkt sich, was für ein wunderbares and Leben. All of a sudden, plötzlich das Speer. Looks like a spear to me. Das schaut aus wie ein Speer. And that looks like an angry king. Und das schaut aus wie ein böser König. I'm getting out of here. Ich fliehe. He takes off. Und läuft weg. He hides, comes back. Versteckt sich, kommt zurück. Then he's at home. Ist zu Hause. And his wife Michael tells him. Und seine Frau Micha sagt ihm. They're gonna kill you. Die werden dich umbringen. A death squad is coming. Da kommt eine Todesschwadrone. So David puts the pillows under the bed. Also der David nimmt die Polster, versteckt sie im Bett. Out the window. Raus aus dem Fenster, runter die. Escapes. Weg. The death squad comes in. Hier kommt die Todesschwadrone und sticht die Polster nieder. Pillows. Polster. He's escaped. Ist weg. And David's running. Und David läuft. Finally comes to the priest. Kommt zum Priester. Thank God. Danke Gott. A man of God. Ein Mann Gottes. David, what are you doing here? David, was tust du hier? Uh-oh, the priest is. Der Priester. Naturally minded. Der ist natürlich gesinnt. Oh my gosh. Was tue ich denn nur? I'm on mission from the king. Ich bin in der Mission vom König. He sent me. Hat mich gesandt. Yes, he sent me. Ja, hat mich geschickt. I need bread and I need a sword. Ich brauche Brot und Schwert. Well, I've got some priest bread here. That's fine. Ich habe Priesterbrot. I've only got one sword. That's Goliath's. Und das ist das Schwert Goliaths. That's perfect. Wunderbar. Gib mir das Schwert. Nothing like that in the world. Das gibt nicht so ein Schwert wie das ein zweites. A little big, but it's okay. Ein bisschen groß, aber okay. And he's a refugee. Und er ist jetzt plötzlich ein Flüchtling and suddenly geworden. All the priests of Nob are killed. Und plötzlich werden alle Priester von Nain getötet. He's in a cave. Und er ist in einer kleinen Höhle versteckt. And he's thinking, und er denkt sich, wait a minute. Warte mal. Why am I hunted like a fugitive? Warum bin ich plötzlich ein Verfolgter? How can this possibly work to the good? Ein Flüchtling, wie kann das nur zum Guten sich but wenden? You study the life of David, aber studiere das Leben Davids und du wirst sehen, wie es alles zum Guten wirkt. There's no possible way es gibt unmöglichen that Weg, God's plan for my life is this perfectly straight road. Dass Gottes Plan für mein Leben eine perfekte Gerade darstellt. It's a chess game. Das ist wie ein Schachspiel. You know what a chess game is? You just don't move your piece right up and say, I win. Du im Schach nimmst du nicht eine Figur und stellst sie und sagst Schachmatt. You go first. Dann sagst du, one, du gehst two, zuerst. Three, checkmate. Und dann, oder irgendwie du hast den Vorzug und nach drei Zügen bist du matt. No, it's this complicated game. Es ist dieses komplizierte Spiel. And they say that these professionals like Boris Spassky and all those guys. Und die sagen die professionellen Schachspieler wie Boris Spassky. They think 25 moves ahead in their mind. Die denken 25 Schachzüge voraus. I mean, I can only think 20 moves ahead. Ich kann nur 20 Züge vorausdenken. These guys can literally go 25. Er kann 25 Züge vorausdenken. Unbelievable. Unglaublich. This is the way our life is. Das ist unser Leben. I mean, a chess game is nothing but obstacle. Ein Schachspiel ist nichts als Hindernisse. You can't get through. Du kannst da dich nicht durchkämpfen. You got the horse there, the queen there. Da ist das Pferd, da ist the die Königin. Knight there. Da ist dein Knecht. You got the castle there. Der Bauer und da ist ein and Turm. It's this intense game. Und da ist dieses unglaubliche Spiel. Of getting through opposition. Indem man sich durch Widerstände durchwindet. And if you just look at the squares around your piece. Und wenn du nur deine einzelnen Schachbretter anschaust. You would be very, very short-sighted. Würdest du extrem kurzsichtig sein. You would think, oh my gosh. Würdest denken, unglaublich. There's a horse right next to me. Da gibt's ein Pferd. Oh man. Ein Pferd. But you don't see the queen behind you. Aber du siehst vielleicht nicht die Königin hinter dir. All these invisible pieces. All diese unsichtbaren Spieler. And that's like our life. We only see a part. Das ist unser Leben. Wir sehen nur einen winzigen Ausschnitt. And we don't see all the other pieces in play. Und wir sehen nicht alle anderen Spieler, die mitspielen. What God's going to do to that situation? Was Gott in dieser Situation bewirken wird. He's going to move it that way. Er wird das so bewegen. We're going to slide through that way. Wir werden dadurch and that person who hated us und die Person, die uns gehasst is going to love us. Wird uns plötzlich lieben. And those people und diese Menschen, who loved us die uns geliebt will haben, leave us. Werden uns verlassen. And that thing und das will passiert, turn this way. Wird sich so wenden. And that way. Und das wird sich and so we'll drehen. Walk by faith. Und wir werden im Glauben and einen Schritt nach dem anderen tun. Und plötzlich sagen wir, amen, we made it. Amen, wir haben es geschafft. Incredible. Unglaublich. I could have never have made this. Ich hätte das mir nicht ausdenken können. And God said, that's right. Ja, Gott sagt, das ist so. That's why you trust me with all your heart. Deshalb vertraust du mir mit ganzem Herzen. And unless I'm doing that, und wenn ich das nicht tue, I will destroy everything in my path. Werde ich alles in meinem Weg right? kaputt machen. Some people are like, hey, I've got to get from A to Z and anything on my path is dead. Manche Leute sagen, ich gehe jetzt von A nach Z und alles, was dazwischen liegt, wird umgebracht. And the Lord would say, no, I did not come to destroy lives. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Leben zu zerstören. You don't kill these people. Diese Menschen bringt man nicht um. You will get to that point despite those people. Du kommst dorthin auch mit diesen Leuten. Oder trotz dieser Menschen. How? Wie denn? Trust me. Vertrau mir. This is my plan. Das ist mein Plan. But. I may not get through. Ich weiß nicht, wie soll ich durchkommen? What do you care? Was stört's dich? I could die. Ich könnte sterben. So what do you care? So was ist das dein Problem? You're gonna be with me. What do you care? Was ist es dein Problem? I don't care. Ich, you don't care. Was dir ist es egal? I control everything. Alles ist in Kontrolle. I am sovereign, I'm Almighty God. Ich bin souverän, ich bin der allmächtige Gott. What do you care? Was kümmerst du dich um, du Kleinigkeiten? Trust me. Du vertraust mir. And if you lose, und wenn du verlierst, that was my plan. War das mein Plan. And if you wind up burning at a stake, und wenn du zum Schluss am Scheiterhaufen verbrennst, Maybe it was my plan. Dann war das mein Plan. And if you wind up betrayed and crucified, und wenn du zum Schluss betrogen und gekreuzigt bist, maybe it was for the sins of the whole world. Dann war das vielleicht für die Sünden der ganzen Welt. This is the nature of his plan. Das ist die Natur seines Plans. So as we go along, also während wir jetzt gehen, what spirit am I of? Welches Geistes bin ich? A spirit to save? Einen Geist, der rettet, or to destroy. Oder einen, der zerstört. If I know I'm going to make it because of the Lord, wenn ich weiß, ich werde es schaffen wegen dem Herrn, I can save the ones along the way. Dann kann ich diejenigen retten, die mir am Weg begegnen. They are not opposition. Die sind nicht ein Gegner. They're opportunity. Oder eine, ja, sondern sind Gelegenheiten. That's all they are. Das ist alles. But if I'm insecure, wenn ich aber unsicher bin, I'm going to destroy everything. In my path. Dann werde ich alles, was sich in mir in den Weg stellt, kaputt machen. And all of us will do it. Und alle von uns werden das tun. Amen. Amen. So let's pray. Also lass uns beten. For the Lord to anoint us. Für den Herrn, dass er uns salbt. With this message. Mit dieser Botschaft. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke. For all that you are. Für alles, wer du bist. You are Almighty God. Du bist der allmächtige Gott. All knowing. Allwissend. Almighty, allmächtig, omnipresent, allgegenwärtig. Your plan is secure. Dein Plan ist sicher. What can neutralize your purpose? Was kann deinen Zweck zunichte machen? Nothing. Nichts. Absolutely nothing. Absolut nichts. So we pray. Also beten wir. That you would impress these thoughts to our hearts. Dass du diese Gedanken in unseren Herzen beeindruckst. That we can ask ourselves sometimes. Dass wir uns selbst fragen können. Wow, what spirit am I of? Welches Geistes bin ich? One to destroy? Einen, der zerstört? Or one to save? Oder einen, der rettet? Lord Jesus. Herr Jesus. Thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.